Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist Psalm 84, Vers 2 bis 3. Wie herrlich sind deine Wohnungen, allmächtiger Herr. Ich sehne mich, ja, ich vergehe vor Sehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Gott segne dieses Wort, wo Gott wirkt. In diesem Bibeltext hier, Bibeltext aus dem Alten Testament, aus dem Psalm 84, lernen wir mehr, wo Gott wirkt und auch wie Gott wirkt. Vor allem, wo Gott wirkt. Und hier im Alten Testament hier sehen wir, wie der Psalmist schreibt, dass er so eine Sehnsucht hat in seinem Herzen, zu Gott zu kommen und in aller Ewigkeit mit ihm verbunden zu sein. Und Gott wirkt hier im Alten Testament eben durch Menschen, die fromm sind und auch gottesfürchtig sind, ja, die Gott vertrauen. Und der Unterschied ist vom Alten Testament zum Neuen Testament ist, dass wir, dass im Alten Testament der Heilige Geist, die dritte Person der Dreifaltigkeit, nicht immer, also nur sporadisch, durch bestimmte Menschen wirkt. Das sind vor allem die Propheten, aber nicht nur. Manchmal auch Leute außerhalb der Gemeinde, die auf einmal, der Heilige Geist kommt dann und spricht denen ins Herzen. Und im Neuen Testament haben wir eben das Versprechen von Christus, dass er uns den Heiligen Geist gibt und auch schenkt. Und was das bedeutet ist, ist, dass eben Jesus Christus durch das, was er am Kreuz getan hat, gestorben ist und dann wieder auferstanden ist durch den Heiligen Geist und dann in den Himmel gefahren ist und uns dann den Heiligen Geist geschickt hat. So, was bedeutet das? Jesus sagt uns das selber. Geht mal rein ins Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 7. Und da lesen wir. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Gott segne dieses Wort. Also Johannes hier im Johannesevangelium, im Neuen Testament, Kapitel 16, Vers 7, verspricht uns unser Jesus Christus, dass er uns den Tröster schickt. Und das hat er getan nach seiner Himmelfahrt hat er uns den Heiligen Geist geschickt. Und alle wir, die wir zu Jesus Christus kommen als reuige Sünder, wir wenden uns ab von der Sünde in Reue, gehen unmittelbar, sofort eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus ein, besiegelt durch den Heiligen Geist. Also den Tröster hier, von dem ja Jesus Christus uns spricht. Und Gott wirkt also schon in und durch unsere Herzen im Hier und Jetzt. Und das ist ganz entscheidend, dass wir verstehen, dass es eben Jesus Christus ist und der Heilige Geist, der in und durch uns wirkt, dass er jetzt schon in unseren Herzen ist, zeitlebens schon, ja, und von jetzt bis in alle Ewigkeit. Und das ist das, wo wir beten in unserer persönlichen Beziehung, verstehen wir eben diese Wahrheiten und was die Bibel uns sagt und vor allem, was uns unser Herr Jesus Christus verspricht. Und so haben wir eben das, was wir hier im Psalm 84 gelesen haben, dieses Verlangen, ja, diese Sehnsucht erfüllt in und durch uns, durch unsere Herzen, die wir zu Jesus Christus gekommen sind und der Heilige Geist in und durch uns wirkt. Und das ist ein unglaubliches Geschenk und deswegen beten wir alle, die wir Christen sind und Jesus Christus folgen, dass alle Menschen zu Christus kommen. Denn der Heilige Geist ist ganz nah, jedem Menschen. Wichtig ist aber zu verstehen eben, dass leider nicht alle Menschen zu Jesus Christus kommen werden, aber es ist dennoch unser Gebet, dass wir trotzdem für alle oder andere Menschen, ja für alle Menschen beten. Denn Gott, es ist letztendlich der Heilige Geist, der auch die anderen Menschen zu sich ruft, zu unserem Herrn Jesus Christus. Das ist nicht unsere Das, was wir tun, wir können nur anderen Menschen sagen oder hinweisen, wie auch hier jetzt, ja, das ist so, wie Gott wirkt und dass der Heilige Geist gekommen ist. um uns zu helfen. Und wir können auch im Prinzip auch nur auf Jesus Christus zeigen und ihm und anderen Menschen von ihm nicht nur erzählen, aber sagen, ja, geht mal selber in die Bibel rein und lest das mal selber durch, wo und wie Gott wirkt, ja, durch unseren Jesus Christus, dass Menschen selber in die Bibel gehen und in ihrer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus wachsen, als reuige Sünder. Und darauf kommt es an. Aber das ist nicht unsere, das macht der Heilige Geist alles. Wir sind aber dankbar für diese Wahrheit und verstehen, wo Gott wirkt, nämlich hier, im Hier schon, im Hier und Jetzt, in unseren Herzen, in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus als reuige Sünder. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort und vor allem, dass du uns hier aufzeigst, wo du wirkst, wo Gott wirkt. Du wirkst in unseren Herzen. Im Alten Testament ist dieses Verlangen da, wie wir den Psalm 84 lesen. Und hier können wir eben dieses Verlangen, ist dieses Verlangen schon gestillt. Wir alle, die wir in persönlichen Beziehungen mit dir wachsen, als reuige Sünder, und können dein Wirken jetzt schon wahrnehmen in unseren Herzen. Und wir danken dir für dieses Geschenk, auch wie du uns das versprochen hast im Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 7. Dies alles hast du uns versprochen, bevor du zum Kreuz gegangen bist für uns, durch deinen freien Willen am Kreuz gestorben bist. Und wir danken dir für dein Geschenk, dass du das getan hast. Du hast getan, was wir nie tun konnten. Und wir danken dir für alles, was du am Kreuz getan hast. Und vor allem, dass du uns nach deiner Auferstehung und Himmelfahrt den Heiligen Geist in unsere Herzen geschickt hast. Wir alle, die wir zu dir als reuige Sünder kommen. Und wir können unsere Erlösung nicht verlieren. Wir sind bis auf ihre Ewigkeit mit dir verbunden. Und für dieses Geschenk sind wir dir dankbar. Und das ist, wo du wirkst, nämlich in unseren Herzen, Herr Jesus, und auch wie du wirkst, in und durch unsere Herzen, durch den Heiligen Geist. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.